Seit einer Woche wird in Köln Schwarzer Peter gespielt. Nur diejenigen, die für den Bau der U-Bahn zuständig sind, haben von vornherein erklärt, dass sie nicht mitspielen. Und damit scheinen sie erstaunlicherweise bis jetzt auch durchzukommen. Der Projektleiter der Verkehrsbetriebe sagte gleich nach dem Unglück, hätte man 10 Minuten vorher die Statik des Archivs gemessen, hätte man keine Auffälligkeiten bemerken können. Eine abenteuerliche Behauptung angesichts der Tatsache, dass ein Gutachten vom Januar empfiehlt, einen Sachverständigen für Bauwerksschäden hinzuzuziehen. Das ist nicht geschehen. Der Baudezernent findet das bis heute völlig in Ordnung. Schließlich hätten sich durch den Tunnelbau ständig Gebäudeteile abgesenkt. Die Kölner Verkehrsbetriebe erklären schlichtweg, sie hätten damit nichts zu tun. Verantwortlich seien die ausführenden Firmen, ein Geflecht aus zahlreichen Unternehmen. Und die dürfen wegen der laufenden Ermittlungen keine Stellung nehmen. Die Kölner Verkehrsbetriebe sind allerdings der Bauherr und damit nach geltendem Baurecht dafür verantwortlich, dass anliegende Gebäude keinen Schaden nehmen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Staatsanwaltschaft, die wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, nicht nur ein Bauernopfer unter den Ingenieuren findet. Denn seit 5 Jahren war bekannt, dass es in der Gegend Probleme mit dem Untergrund gibt. Damals geriet ein Kirchturm durch den Tunnelbau in beträchtliche Schieflage. Die Verantwortlichen in der Stadt weisen jeden Vorwurf, es könne einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen geben, von sich. CDU-Oberbürgermeister Fritz Schrammer stellte erst den U-Bahn-Bau komplett in Frage, ruderte dann jedoch prompt zurück. Der Protest der Verkehrsbetriebe war ihm wohl doch zu anstrengend. Deren Vorstand Walter Reinhartz war bis vor einem Jahr Vorsitzender der CDU. Nur nach wütenden Protesten der Linken, die die beiden Ämter nicht für vereinbar hielt, trat er als Parteichef zurück. Doch dass der hilflos wirkende Oberbürgermeister oder seine CDU, die im Rat der Stadt auf der Oppositionsbank sitzt, hier ernsthaft die Frage nach der Verantwortung für das Unglück stellen, ist nicht zu erwarten. Im August stehen Kommunalwahlen an. Man hofft wohl, dass bis dahin niemand auf die Idee kommt, nachzuhaken, ob sich denn hier nicht mal endlich jemand bemüßigt fühlt, zurückzutreten. Verwunderlich ist im Moment eigentlich nur, dass die Kölner, die sonst immer gern gegen alles Mögliche protestieren, noch keine Demo gegen den U-Bahn-Bau organisiert haben. Ein wahnwitziges Unterfangen, dessen Baukosten sich schon vor dem Unglück auf fast 1 Milliarde Euro summiert hatten. Seit Jahren behindert der Tunnelbau das Leben in der Stadt und die Bauarbeiten haben ein ganzes Geschäftsviertel platt gemacht. Und ob mit dieser U-Bahn, wenn sie denn je fertig gebaut wird, jetzt noch jemand fahren will, ist ohnehin fraglich.